geht die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Wann fängt eigentlich Weihnachten an? Also für mich, Conny, schon im September. Naja, oder im Oktober. Weil, wenn ich vorher anfange, mich auf Weihnachten zu freuen, kann ich mich doch viel länger freuen. Außerdem liegen in den Geschäften dann auch schon überall Lebkuchen und Nikoläuse. Einmal bin ich dadurch auf die Idee gekommen, zu Hause im Schrank nach den Weihnachtssachen zu sehen. Was dann passiert ist, war allerdings kein Grund zur Freude. Conny, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Die Weihnachtskugeln, das ist ja eine schöne Bescherung. Tut mir leid, Mama, das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur mal nachsehen. Als Connys Mama hereinkommt, steht Conny noch auf dem Stuhl vor dem geöffneten Schrank. Und auf dem Boden liegt der ganze Inhalt der Weihnachtskiste. Ein paar Kugeln sind zerbrochen. Und Kater Mau schaut, als wenn er schuld wäre an dem ganzen Schlamassel. Weihnachten. Weißt du, Conny, jetzt kommen zunächst mal die Herbstferien. Nimm mal das bitte. Wenn die zu Ende sind, musst du noch ein bisschen warten. Dann kommt der Nikolaustag und die Adventszeit. So, und wenn es soweit ist, dann machen wir das zusammen mit den Weihnachtssachen, ja? Das heißt, soweit noch welche da sind. Conny schämt sich sehr dafür, dass ihr die Weihnachtskugeln kaputt gegangen sind. Aber sie weiß auch, dass Jammern jetzt nicht mehr hilft. Dann hat Conny eine Idee. Sie wird Mama einen Adventskalender basteln und neuen Weihnachtsschmuck. Zuerst malt Conny mit Tusche ein schönes Winterbild und schneidet 24 Türchen hinein. So, und das ist die letzte. Schau, Jakob, die Türchen kann man aufklappen und dann kann man hindurchsehen. Ja, Jakob, du kannst es ja sehen, aber pass auf, jetzt kommt das Beste. Diese 24 kleinen Weihnachtsbilder habe ich aus Mamas alten Zeitschriften ausgeschnitten. Und die klebe ich jetzt hinter die Türchen. Wenn man jetzt eine Tür öffnet, schaut man direkt auf das Bild und fertig ist Mamas Adventskalender. Ganz schön viel Arbeit hat Conny mit dem Adventskalender gehabt. Aber wenn etwas fertig ist und richtig schön aussieht, kann man sich auch riesig darüber freuen. In den Herbstferien macht Conny noch einen Türchenkalender für Papa. Und sie bastelt neuen Weihnachtsschmuck. Jakob hilft ihr wieder dabei. Siehst du, Jakob? Aus dem Goldpapier schneide ich goldene Sterne heraus. Und mit den Tischtennisbällen machen wir Weihnachtskugeln. Kugeln! Dafür lege ich immer einen Ball in eine rote Serviette. So, und binde sie mit einer goldenen Schleife zu. Die muss ganz schön werden. So, hübsch sieht das aus, oder? Schön, schön. Bald ist der erste Advent. Mama und Conny binden den Adventskranz aus Tannenzweigen, die Mama vorher auf dem Markt gekauft hat. Aua, ach Mama, meine Finger sind schon ganz zerstochen. Ja, Conny, leider sind die Nadeln von den Tannenzweigen ganz schön pieksig. Ich habe mich auch schon gestochen, aber gleich sind wir fertig. So, Jetzt müssen wir nur noch die 4 roten Kerzen auf den fertigen Kranz stecken. Für jeden Adventssonntag eine. Und was ist mit den kleinen silbernen Kugeln? Richtig, die kommen ja noch dazwischen. So, hier. Und hier. Autsch. Und hier. Und hier. Ja. Bald riecht es nach Wachs und Tannenduft, nach Kakao und Keksen. Denn es ist der erste Advent und Papa zündet die erste Kerze an. Die erste Kerze für den ersten Advent. Zündest du denn am zweiten Advent die zweite Kerze an oder alle beide? Alle beide. Aber dann brennen die doch total ungleichmäßig herunter. Stimmt, aber dafür kann man genau sehen, welchen Advent wir gerade haben. Damit sie noch mehr in weihnachtliche Stimmung geraten, liest Mama eine Geschichte vor. Dann singen sie alle Weihnachtslieder, die ihnen einfallen. Sogar Jakob singt mit. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Heute ist der erste Türchentag. Conny kann es kaum erwarten, ihre Adventskalender zu öffnen. Sie hat 2. Den Schokoladenkalender vom Sportverein und den selbstgemachten Säckchenkalender von Mama. 1. Auf diesem Säcklein ist die 1, Jakob. Das bedeutet, dass ich dieses zuerst öffnen darf. Ein Buch. Das ist aber winzig. Ein klitzekleines Notizbuch ist drin. Da kann ich wunderbar reinmalen. Mein! Jakob hat nur einen Schokoladenkalender. Für ganz kleine Geschenke ist er noch zu klein, weil er alles in den Mund steckt. Aber über Schokolade freut sich Jakob ohnehin am meisten. Papa, Papa, jetzt musst du deinen Adventskalender öffnen. Ja, ich bin schon dabei. Vorsichtig macht Papa das erste Türchen von Connys Winterbildkalender auf. Und guckt erstaunt. Denn... Was ist das denn? Ein Elch. Und er streckt dir die Zunge raus. Tut so leid. Vier Tage später hat Conny viel zu tun. Es ist der 5. Dezember, der Tag vor Nikolaus. Conny putzt ihre Stiefel besonders gründlich und stellt sie in den Flur ganz nah bei der Tür. Jakob stellt seine daneben. Mitten in der Nacht wacht Conny auf. Da poltert und raschelt doch was. Was ist das? Der Nikolaus? Das muss ich sehen. Nichts. Die Stiefel sind noch immer leer. Ob der Nikolaus nicht hinein konnte? Na klar, die Haustür ist ja auch zu. Conny öffnet die Tür etwas. Dann geht sie wieder ins Bett, aber sie kann vor Aufregung kaum einschlafen. Aber irgendwann fallen ihr doch die Augen zu. Dafür ist sie am nächsten Morgen mit einem Satz wieder aus dem Bett. Jakob, guck mal! Unsere Stiefel sind bis oben hin voll. Bei mir stehen sogar noch ein Buch und eine Kassette daneben. Dann toll! Doch Mama und Papa hat der Nikolaus glatt vergessen. Schnell steckt Conny ihnen noch ein paar Kekse in die Schuhe. Jakob stopft sich gleich reichlich Schokolade in den Mund. Und bald ist er ganz verschmiert und sein neues Bilderbuch auch. Aber Conny muss sich jetzt beeilen. Auch am Nikolaustag muss sie in die Schule. Dort gibt es noch ein Nikolausgeschenk von ihrer Lehrerin. Keine Hausaufgaben. Durch Wald und Feld im Schnee. Wir lachen und beschweren. Weil Conny keine Hausaufgaben aufhat, ist genügend Zeit, um mit Mama und Jakob über den Weihnachtsmarkt zu bummeln. Dort gibt es viele Buden. Conny bleibt bei einem Mann stehen, der Kastanien röstet. Sie kann nicht glauben, dass man die essen kann. Conny darf eine kosten. Heiß, aber lecker. Die schmecken wie eine süße Kartoffel. Das sind Esskastanien. Man nennt sie Maronen. Ich will die auch haben. Hier, Jakob, du kannst ein Stück von meiner probieren. Inzwischen ist es dunkel geworden. Es duftet nach heißen Mandeln, Schmalzkuchen und Punsch. Schnee fällt in dichten Flocken vom Himmel. Oh, jetzt wird es wirklich Weihnachten. Jakob hat noch nie Schnee gesehen. Er staunt und versucht, die weißen Flocken zu fangen. Da, sie haben, da. Versuch's mal mit der Zungenspitze. Schau mal, Jakob, so. Das macht Spaß. Passt. Oh, da ist der Weihnachtsmann. Mitten im Gewühl hat Conny plötzlich den Weihnachtsmann erspäht. Schon sind die Schneeflocken Mama und Jakob vergessen. Conny läuft einfach zu ihm hin und zupft ihn am Mantel. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann! Wer bist du denn? Conny, ich muss ganz dringend einen super wichtigen Weihnachtswunsch loswerden. Welchen denn? Ich wünsche mir einen richtigen Fotoapparat. So, bist du denn auch immer brav gewesen? Ja, ganz bestimmt. Doch, fast immer. Na, dann darfst du dir auch einen Schokoladen-Nikolaus aus dem Sack nehmen. Conny! Danke, Weihnachtsmann! Conny! Mama schimpft, weil Conny einfach weggelaufen ist, ohne Bescheid zu sagen, wohin. Als Conny von dem Weihnachtsmann erzählt, will Mama unbedingt wissen, was Conny sich gewünscht hat. Doch Conny verrät nichts von dem Fotoapparat. So will sie testen, ob der Weihnachtsmann echt ist. Max aus ihrer Klasse hat nämlich behauptet, dass es nur ein verkleideter Mann ist. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Eine schöne Eisenbahn, Bauernhof mit Huhn und Wagen. Und den Pfefferkuchenmann möchte ich gerne haben. Jetzt ist schon der vierte Advent. Zeit, einen Tannenbaum zu kaufen. Den holen Papa und Conny immer beim Förster. Das ist am Waldrand im nächsten Dorf. Mama und Jakob dürfen nicht mit, denn Papa muss die Sitze umklappen, damit der Baum nachher ins Auto passt. Papa packt noch die große Säge ein. Dann fahren sie los. Conny und Papa suchen das ganze eingezäunte Stück Wald ab. Aber sie können sich nicht entscheiden, welchen Baum sie kaufen sollen. Plötzlich sieht Conny einen kleinen Vogel aufgeregt hin und her fliegen. Er setzt sich auf einen wunderschönen Baum und zwitschert. Jetzt weiß ich, das ist unser Weihnachtsbaum. Ja, Conny, da hast du, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Das war nicht ich, sondern unser Freund, der kleine Vogel. Aha. Beim Förster muss oder darf man sich den Baum selbst absägen, den man ausgesucht hat. Das macht Papa. So. Zusammen schleppen sie dann den Baum zum Ausgang. Gut, dass sie diesmal die dicken Gartenhandschuhe mithaben. So können die Nadeln nicht pieksen. Während Papa bezahlt, schiebt ein Mann den Baum durch eine Tonne in ein Netz. Das ist toll. So können wir den Baum viel besser tragen. Ja, und er passt auch besser ins Auto. Die Äste wachsen alle in eine Richtung, ein wenig nach oben. Durch das Netz werden sie an den Stamm herangedrückt und können nicht abbrechen. So nimmt der Baum weniger Platz ein. Ich glaube, die Heckklappe bekommen wir trotzdem nicht zu. Tja, wenn du auch einen so großen Baum aussuchst. Aber das Auto riecht jetzt herrlich nach Harz und Tannenduft. Ja. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur Endlich ist Heiligabend da. Papa, warum heißt heute eigentlich alles Heiligabend? Wir haben doch jetzt erst Heiligmorgen, oder? Tja, also... Darauf weiß Papa auch keine Antwort. Aber obwohl erst morgen ist, ist Conny schon sehr aufgeregt. Sie ist ja so gespannt auf ihre Geschenke. Wenn die Zeit nur schneller vergehen würde. Nach dem Frühstück hilft sie Papa, den Baum aufzustellen. Ja. So, ist er jetzt gerade, Conny? Nein. Verdammt, das ist doch immer das gleiche Problem. So? Schon besser. Als der Baum endlich gerade steht und Kater Mau aus den Zweigen entfernt worden ist, holen sie die Weihnachtskiste. Dann wird der Baum geschmückt. Mit meinem selbstgemachten Schmuck ist der Baum viel schöner als sonst, oder? Ja, Conny. In diesem Jahr haben wir einen ganz besonderen Weihnachtsbaum. Ah, Lulla! Lulla, da, da! Nein, Jakob. Denn Schnuller gehört nicht in den Weihnachtsbaum. Conny zieht ihr schönstes Kleid an. Und jetzt heißt es erst einmal warten. Warten. Warten. Wann kommt denn endlich der Weihnachtsmann? Hoffentlich nicht, wenn wir gerade in der Kirche sind. So wie letztes Jahr. Conny, wir müssen los in die Kirche. Ich will nicht mit. Aber Conny, du willst doch wohl nicht das Krippenspiel verpassen, wo deine Freundin Anna den Engel spielt. Ich komme. In der Kirche vergisst Conny den Weihnachtsmann total. Alles ist so weihnachtlich, so festlich, so rundum wunderschön. Besonders von dem Krippenspiel ist Conny völlig fasziniert. Sie hat gar nicht gewusst, dass Anna so anders aussehen kann und so gut schauspielert. Aber nach der Kirche will Conny ganz schnell nach Hause. Hoffentlich war der Weihnachtsmann noch nicht da. Doch es kommt, wie es kommen muss. Zu Hause liegen die Geschenke schon unter dem Baum. Die Kerzen brennen. Onkel Günther und Tante Sigrid sind auch da. Es gibt Kaffee und Kuchen. Conny guckt die ganze Zeit zu den Geschenken. Sie ist ja so neugierig, ob der Fotoapparat dabei ist. Endlich ist Bescherung. Nacheinander packt jeder erst einmal ein Geschenk aus. Dann das nächste, immer abwechselnd und so weiter. Conny, du kannst anfangen. Oh ja! Ein Spiel, toll! Nach Conny ist Jakob dran. Bei ihm dauert es etwas länger, bis das Paket geöffnet ist. Dann kommt Tante Sigrid, dann Onkel Günther, Mama, Papa und dann wieder Conny. Babypuppe, wie süß! In Connys nächsten Paket sind Bücher. Sie freut sich sehr über ihre Geschenke, aber aus einem ganz bestimmten Grund ist Conny auch enttäuscht. In keinem Paket ist der Fotoapparat. Traurig guckt Conny auf das Durcheinander aus Geschenken, Papier und Schleifen auf dem Fußboden. Also gibt es doch keinen echten Weihnachtsmann? Max hatte recht. Und Conny war dumm. Ihre Augen werden feucht. Oh, schade. Doch dann schlägt Tante Sigrid vor, dass alle zusammen Connys neues Spiel ausprobieren. Alle spielen mit und Conny wird wieder fröhlich. Du bist dran. Ich? Nein, Mama ist dran. Also, wenn ihr nicht wollt, ich mach gern weiter. Nanu, es klingelt. Jetzt? Wer mag das denn sein? Vielleicht bist du doch dran, Conny. Mach doch mal schnell die Tür auf. Okay. Hohoho! Der Weihnachtsmann! Ja, Conny. Ich habe etwas vergessen. Deshalb musste ich noch einmal zurückkommen. Hier, bitte sehr. Das ist für dich. Ein Paket. Für mich. Dankeschön. Nicht zu danken. Aber ich muss jetzt weiter meine Rentiere warten. Ho, ho, ho, fröhliche Weihnachten! Das hat der Weihnachtsmann noch gebracht. Ja und? Willst du es nicht aufmachen? Ja, Conny, was ist denn in dem Paket? Wie? Ach ja! Ein Fotoapparat! Mhm. Ein richtiger! Mit einem Film! Und sogar mit Blitzlicht! Ja, und rot ist der auch noch! Ja, in meiner Lieblingsfarbe! Danke, lieber Weihnachtsmann! Das waren die schönsten Weihnachten, die ich je gehabt habe. Nicht, weil sich Mama und Papa wirklich über ihre Adventskalender gefreut haben, nicht, weil ich den Weihnachtsbaum ausgesucht habe, zusammen mit dem kleinen Vogel, oder weil ich den Schmuck am Weihnachtsbaum selbst gemacht habe und der Weihnachtsbaum in diesem Jahr ganz besonders schön aussah. Und auch nicht wegen der vielen schönen Geschenke, nicht einmal wegen des Fotoapparats, den ich mir wirklich sehr gewünscht habe und mit dem ich gleich ganz tolle Fotos gemacht habe. Nein, das waren die schönsten Weihnachten, weil ich jetzt ganz genau wusste, den Weihnachtsmann, den gibt es wirklich. Skifahren, das ist lustig und überhaupt nicht kalt. Wenn ich, Conny, euch das sage, dann könnt ihr es ruhig glauben. Ich bin nämlich schon mal Ski gefahren. In den Bergen. Klar, da geht's auch am besten. Bergab jedenfalls. Aufwärts muss man, aber eins nach dem anderen. Conny hüpft wie ein Hampelmann. Sie macht sich klein wie ein Zwerg und groß wie ein Riese. Sie schwingt die Beine und lässt die Arme kreisen. Conny macht Skigymnastik, denn sie will mit Papa und Mama zum Skiurlaub in die Berge. Sie trägt eine rot-weiß gestreifte Jogginghose, ein blau-weißes Sweatshirt und natürlich ihre rote Schleife im Haar. Schuhe und Strümpfe trägt sie keine, denn sie hüpft mit ihrem Papa auf dem dicken, flauschigen Teppich im Wohnzimmer herum. Das macht Spaß. Und es ist wichtig, denn zum Skifahren muss man fit sein, damit man sich nicht verletzt. Schau mal, wie hoch ich meine Beine bekomme. Wow, aber mit Skistiefeln schaffst du das nicht. Skistiefel? Muss man beim Skilaufen Stiefel tragen? Ja, natürlich. Die Skistiefel werden in der Bindung der Ski festgeschnallt, damit du richtig lenken kannst und nicht gleich umfällst. Außerdem trägst du einen Skianzug, Handschuhe, eine warme Mütze und, wenn die Sonne scheint, eine Skibrille. Puh, so viel? Aha. Ich glaube, da muss ich noch viel mehr Gymnastik trainieren. Jetzt ruh dich erst mal aus, das reicht für heute. Wir haben ja noch 2 Wochen Zeit bis zu meinem Urlaub. So lange? Das ist ja ewig. Tja. Die 2 Wochen bis zu ihrem Skiurlaub vergehen viel schneller, als Conny gedacht hat. Natürlich macht sie jeden Tag Skigymnastik, zusammen mit Papa und mit Mama, denn auch die will nicht mit einem gebrochenen Bein zurückkommen. Außerdem gehen sie an einem Samstag zusammen los und kaufen Connys Skiausrüstung. Die Farbe ihrer Skier darf Conny selbst aussuchen. Sie entscheidet sich für welche mit roten und blauen Streifen. Ihr Skianzug ist rot mit gelb und statt einer Mütze bekommt Conny ein breites Stirnband aus Wolle. So kann sie auch beim Skifahren ihre rote Schleife tragen. Und dann ist Papas Urlaub gekommen. Gleich an seinem ersten Urlaubstag geht die Reise los. Nach ein paar Stunden Fahrt sind sie am Ziel. Wahnsinn, die Berge reichen ja bis in die Wolken. Mhm. Mann, sind die riesig und so viel Schnee. Schön, nicht? Schau mal, wie die Sonne auf dem Schnee glitzert. Wie 1000 kleine Edelsteine. Also, ihr könnt ja dastehen wie die Schneemänner. Das heißt, nein, wie die Schneefrauen. Eben. Aber ich will mir jetzt zuerst einmal unsere Ferienwohnung anschauen. Oh ja, ich komme mit. Ich auch. Wer zuerst drin ist, darf sich ein Bett aussuchen. Ja, los. Connys Papa schließt die Tür auf und Conny stürmt sofort ins Haus. Leider darf sie nicht das Doppelbett behalten, das sie sich aussucht, denn das ist für ihre Eltern bestimmt. Aber mit ihrem Bett ist Conny auch sehr zufrieden. Es hat ganz dicke Bettdecken und ist überhaupt ziemlich kuschelig. Und auch sonst gefällt ihnen die Wohnung. Genauso, wie sie es sich vorgestellt haben. Es gibt eine Küche mit Geschirr, eine Essecke, einen Fernseher und sogar einen Kamin mit ganz viel Feuerholz. Schnell packt Conny ihre Sachen aus, der Teddy kommt noch aufs Bett, sie selbst schlüpft in den neuen Skianzug und dann geht es gleich hinaus in den Schnee. Ja! Raus, raus! Oh, ist das schön. Komm mit, Papi, wir machen eine Schneeballschlacht. Was denn, eine Schneeballschlacht? Du triffst mich ja doch nicht, pass auf! Oh, von wegen, ich helfe dir, Conny! Was, zwei gegen einen? Das ist unfair! Haha, pass du auf! Gut! Ja! Ja, und von der anderen Seite! Na, wartet, ich verteidige mich! Da! Und da! Und da! Der Schnee ist genau richtig für Schneebälle. Er ist nicht zu fest und nicht zu locker, nicht zu schwer und nicht zu feucht. Trotzdem bekommt Conny nach einer Weile nasse Handschuhe, denn schließlich ist Schnee nichts anderes als gefrorenes Wasser, das wieder schmilzt, wenn man es länger in der warmen Hand behält. Und rote Wangen bekommt Conny vom Herumtoben. Das hält sie aber nicht davon ab, endlich ihre neuen Skier auszuprobieren. Das ist vielleicht umständlich. Die Stiefel sind so schwer und die Skier so lang. Komm, ich helfe dir auf. So. Danke. Ah! Aua. Gleich wieder aufstehen, nie liegen bleiben. Du hast gut reden. Ihr könnt ja schon Ski laufen. Richtig, weil wir es in der Schule gelernt haben. In der Schule? Ja, in der Skischule. Und damit du es auch gleich richtig lernst, werden wir dich gleich morgen in der Kinderskischule anmelden. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, Conny. Das ist bestimmt das Beste für dich. Und es wird dir viel Spaß machen. Schule und Spaß machen, ja. Das will ich sehen. Aller Anfang ist schwer. Nicht ohne Grund gibt es dieses Sprichwort. Aber auch wenn Conny die Skier erst einmal in die Ecke stellt und lieber mit dem Schlitten fährt, in Wirklichkeit freut sie sich doch auf die Skischule. Endlich, wie die Großen, auf zwei schmalen Brettern stehen und wie der Wind den Berg hinunterfahren. Das wär was. Am nächsten Morgen fährt Mama mit Conny in der Seilbahn zur Kinderskischule hinauf. Die Skier werden in Halterungen außen an die Kabine gesteckt. Und dann heißt es schnell einsteigen, denn die Seilbahn hält nicht an, sondern ruckelt langsam weiter. Es ist ganz schön aufregend, so hoch über der Erde zu schweben. Unter ihnen der schneebedeckte Abhang. Manchmal sausen Skifahrer in bunter Kleidung vorbei. Während der Parkplatz und die Häuser immer kleiner werden, sind im Hintergrund viele Bergspitzen zu sehen. Und eine davon wird größer und größer, bis sie schließlich an der Bergstation angelangt sind. Allerdings nicht ganz oben, sondern erst einmal auf halber Höhe. Hier ist die Skischule. Conny springt aus der Seilbahn und Mama hilft Conny dabei, die Skier aus der Halterung zu ziehen. In den Skistiefeln ist man doch ein bisschen langsamer als sonst. Die Skilehrerin Jacqueline begrüßt die Kinder und sieht sich erst einmal ganz genau ihre Skier. So, da haben wir ja eine bunte Mischung zusammen, gell? Ja, das ist richtig so. Mhm, gut. Oh, die sind etwas zu lang für dich. Aber das macht nichts, das geht auch so. Na gut. Oho, Carving-Ski. Du willst wohl gleich sofort ein richtiger Rennläufer werden. Tja, warten wir es ab. Okay, ich sehe, seid ihr alle bestens ausgerüstet. Dann kann's ja losgehen. Als erstes wollen wir mal das Gehen mit den Skiern üben, damit ihr ein bisschen Sicherheit bekommt und nicht gleich umfallt. Also, schaut mal her, wie ich euch das vormache, ja? Ja. So. Rechter Ski vorwärts schieben. Ja, die Arme schwingen ganz normal, wie beim Gehen. Linker Ski, rechter Ski. linke Ski. Und immer schön parallel halten die Füße. Hm? Conny und die anderen Kinder schauen genau hin, lachen zuerst, sind aber dann mit Feuereifer dabei, alles nachzumachen, was Jacqueline, die Skilehrerin, ihnen zeigt. Bald kann Conny Zwergen- und Riesenschritte auf Skiern, gebückte Indianerschritte und schwere Nilpferdschritte. So muss ein Nilpferd gehen. Und so eine Schneemaus. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Dann malen die Kinder mit den Skiern Muster in den Schnee. Schaut mal, ich habe eine ganz große Sonnenblume gemustert. Na, dann pass bloß auf, dass sie den Schnee nicht schmilzt, deine Sonnenblume. Quatsch, das geht doch gar nicht. Ach so, na. Ich mache einen Zebrastreifen. Dafür müsst ihr alle anhalten. Ah, wenn du meinst, dann fahre ich einfach drumherum. Das geht nicht. Danach schnallen alle einen Ski ab und spielen Rollerfahren. So bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie man nur einen Ski belasten kann und trotzdem sicher draufsteht. Das ist später wichtig, wenn ihr lernt, den Bergski oder den Talski zu belasten. Also den, der gerade oben oder unten ist. Der erste Vormittag in der Kinderskischule geht rasend schnell vorbei. Conny hat viel Spaß und bekommt ganz rote Bäckchen. Außerdem hat sie mächtig Hunger bekommen von der frischen Luft und der vielen Bewegung. Vor allem aber freut sie sich sehr auf ihre zweite Skistunde am nächsten Tag. Am nächsten Tag will Conny endlich einen Hügel herunterfahren. Die Spiele sind zwar ganz schön, aber abwärts geht's doch bestimmt viel leichter und schneller. Jacqueline zeigt ihnen aber erst einmal, wie man am besten nach oben kommt. Schaut mal alle her. Ihr müsst mit ganz kleinen Schritten seitwärts den Berg hinauf. Stück für Stück klettert ihr immer ein bisschen höher. Und dann lasst ihr euch vorsichtig ein Stück auf beiden Skiern hinuntergleiten. Das ist nicht gefährlich. Der Berg ist nicht sehr steil. Mein Papa hat gesagt, das ist ein Idiotenhügel. Sehe ich etwa aus wie ein Idiot? Nein, aber im Ernst. So nennt man die sanften Abfahrten für die Anfänger. Jeder hat mal klein angefangen. Achtung, da unten, ich komme! Ui, das kitzelt im Bauch. Ja, genau. Und das macht riesigen Spaß. Oh, Anna, was ist denn los, Conny? Guck mal, da müssen wir jetzt wieder rauf. Ui, da müssen wir uns aber anstrengen. So schön das Herunterfahren auch ist, das Hochklettern strengt ziemlich an. Bald sind Conny und die anderen Kinder ganz müde. Zum Glück aber macht die Skilehrerin jetzt eine Pause. Es gibt heißen Kakao und spannende Geschichten in der Skischule. Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Yeti, dem Schneemenschen? Ach Quatsch, den gibt's doch gar nicht. Oh, sag das nicht, Anna. Einmal, im tiefsten Winter, da war ich ganz allein oben auf dem Gletscher. Es hatte tagelang ohne Unterbrechung geschneit. Das hieß richtiges Tiefschneefahren. Ich stapfte also so durch den Schnee. Oh, das war anstrengend. Und als ich um einen großen Felsen herumkam, hörte ich plötzlich ein dumpfes Grollen. Ungefähr so. Eine Lawine? Genau das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann sehe ich auf einmal diese Fußspuren, so groß wie von einem Elefanten. Ich folge den Fußspuren bis zu einer Felswand. Und was glaubt ihr, was das war? So geht es noch eine ganze Weile weiter. Auch zwei der Kinder dürfen eine unheimliche Geschichte erzählen. Schließlich sind Gruselgeschichten am Tage und bei Sonnenlicht lange nicht so schrecklich wie abends unter der Bettdecke. Aber irgendwann ist die Pause einmal vorbei und es geht weiter mit dem Unterricht. Nach der Pause lernen die Kinder, wie man mit Skiern bremst. Ich mache euch das einmal vor. Stellt euch so hin, dass ihr alle etwas sehen könnt. Okay. Gut. Also, ihr müsst die Skier beim Fahren vorne zusammendrücken. und hinten auseinander. Das nennt man dann den Schneepflug. Seht ihr, wie langsam man so fahren kann? Und wenn ich anhalten will, dann drücke ich die Spitzen ganz zusammen. So, und halt an. Das geht ja gut. So einfach ist das. Ist ja ganz toll. Jetzt probiert ihr das mal. Einer nach dem anderen. Okay. Darf ich zuerst? Ja, nur zu. Ab und zu fällt eines der Kinder in den Schnee. Oder besser gesagt, es lässt sich in den Schnee fallen, bevor die Fahrt zu schnell wird. Aber bald haben alle begriffen, wie das mit dem Schneepflug geht. So geht das. Ich glaube, ich kann schon richtig Ski fahren. Ja, juhu, das macht Spaß. Dann fahren alle durch bunte Tore. Das sind jeweils drei Stöcker, die mit Hase- und Igelfiguren oben zusammengesteckt sind. Immer besser geht das Skilaufen. Zusammen mit Anna, Paul, Katja und Max kurft Conny als nächstes im Flugbandwurm los. Das sind fünf Kinder, die sich hintereinander aneinander festhalten. Alle im Skiflug und mit einer Mordsgaudi. Am nächsten Tag gibt es die dritte Skistunde für Conny. Nachdem sie zwei, drei Übungen vom Vortag wiederholt haben, üben sie diesmal das Fahren mit dem Schlepplift. Schließlich kann man nicht den ganzen Berg in kleinen Seitwärtsschritten aufwärts klettern. Conny, du verstehst dich ja gut mit der Anna. Dann schnallst du jetzt einfach deine Skier ab und ziehst die Anna ein Stück an den Skistöcken durch den Schnee. Oh ja, das ist gut. Oh, und wer zieht mich? Ja, ganz einfach. Danach wird getauscht. Dann schnallst du deine Skier ab, Anna, und ziehst die Conny. Na klar. Okay, dann los. Endlich dürfen die Kinder auch mit dem richtigen Schlepplift fahren. Sie lassen sich den großen Übungshang hinaufziehen. Dazu müssen sie sich zu zweit nebeneinander in die Spur stellen, den Bügel des Schleppliftes zu sich herunterziehen, ihn unter den Po klemmen und dann geht's mit einem kleinen Ruck los. Zuerst ist es eine ganz schön wackelige Angelegenheit, aber keiner fällt hin. Und bald darauf fahren alle in großen Bögen den Hang hinunter. Bravo! Gut macht ihr das! Das klappt ja fantastisch. Es geht abwärts aus dem Weg da. Ich komme. Conny ist hellauf begeistert. So ein tolles Herumsausen und kein anstrengendes Raufklettern mehr. Sie mag gar nicht mehr aufhören. Oh, das macht Spaß. Juhu. Aber auch an den Nachmittagen hat Conny jede Menge Spaß im Skiurlaub. Sie fährt, natürlich zusammen mit ihren Eltern, mit dem Pferdeschlitten durch den Wald. Ach, ist das schön hier. Wir können ja nächstes Jahr wieder hierher fahren. Mhm. Oh ja, das machen wir. Sie gehen zusammen Schlittschuhlaufen. Gefallen. Ja, ja, wenn's dem Esel zu wohl wird. Ach, nicht so vorlaut. Und sie bauen Schneemänner, Schneefrauen und Schneeteddybären. Und jetzt noch eine Möhrennase. So, fertig. Doch am liebsten fährt Conny Ski. Und Slalom. Und jetzt ein Sprung. Hopp. Ja! Am vorletzten Urlaubstag machen die Kinder der Skischule ein Rennen. Sie müssen 6 Stöcke im Slalom umfahren, so schnell wie möglich. Mama und Papa schauen natürlich zu. Na komm, Conny, als Letzte. Ja, aber warte nur die Zeit ab. Ich glaube, ja, sie... Meinst du? Schneller, Conny! Und... Ja, ganz genau. Conny wird Zweite. Stolz nimmt sie ihre Preise, einen Schokoladenschneemann und eine Anstecknadel entgegen. Schade, dass es zu Hause keine hohen Berge gibt. Skifahren ist toll! Ja, Skifahren ist toll. Und das habe ich auch noch ganz oft gemacht. Immer besser, besser, besser. Aber wir sind dann doch nicht jedes Jahr an denselben Ort gefahren, sondern auch mal woanders hin. Wisst ihr eigentlich, dass es nicht nur eine Skischule gibt, sondern sogar eine Musikschule? Ja, da kann man auch im Sommer hingehen. Und das macht genauso viel Spaß wie Skifahren, mindestens. Und wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, die muss ich euch erzählen. Ein anderes Mal. Probiert gern Neues aus, wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife?